Computerliebe, die uns vereint. Auf ewig, Tag für Tag, Stück für Stück. Computerliebe, die uns vereint. Computerliebe, die uns vereint. Auch einziger Tag oder Nacht, unsere Herzen schlagen im Gleichklang. Computerliebe, nie mehr rein in dieser digitalen Welt. Wir leben und lieben durch das Netz verbunden, für immer miteinander verzahnt. Total lang und Tag an lange, immer einziger Tag oder Nacht, unsere Herzen schlagen im Gleichklang. Computerliebe, nie mehr rein in dieser digitalen Welt. Wir leben und lieben durch das Netz verbunden, für immer miteinander verzahnt.